Die Dalras kamen genau aus dem Krater, bis ich das Loch dicht gemacht habe. Ich nahm einen Totenschädel als Deckel und keiner von den Jungs hat etwas gemerkt.